Ich sitz im Backstage-Raum, stimm meine Gitarre. Da fliegt scheppernd die Tür auf, dass ich glatt erstarre. Hereinkommt fix und fertig, triefend nass vor Schweiß, der Sänger der anderen Band und fragt mich, ob ich weiß, dass jetzt nach seiner Show der Laden endlich rockt und damit für uns gleich das Spielen doppelt bockt. Hat er die Menge angeheizt, fast bis zur Explosion. Dafür sage ich danke, doch grinsen muss ich schon. Denn da draußen stehen 10 Mann und trinken sich ein Bier. Und die wären, wenn wo was ginge, heute bestimmt nicht hier. Dass sie super heiß sind, kann ich grad nicht sehen. So wie die gelangweilt an der Theke stehen. Doch dreht mir keinen Strick daraus. Mit sowas kenn ich mich nicht aus. Aber vielleicht merkt man daran, wie ich Rockstars leiden kann. Und dann gibt es auch noch solche, manchmal die mit bunten Haaren, die nach außen hin das Bild der großen Revoluzer waren. Zu allem eine Meinung, trotzdem stets korrekt. Zur Verdeutlichung des Standpunkts kleine Buttons angesteckt. Die schwören auf Subkultur und die scheißen auf Kommerz. Aufgeklärte Feministen reißt da keinen Frauenscherz. Und während sie sich schminken und um die Gage feilschen gehen, können sie dann leider im Backstage-Raum nicht sehen, dass ihr Rauchverbot dann hier wohl doch für keinen gilt und ihr ganzer vegane Kram Nikotin vergilt. Vielleicht ist Rauchen ja echt nicht so okay. Mir persönlich tut das nicht so weh. Doch dreht mir keinen Strick daraus. Mit sowas kenn ich mich nicht aus. Aber vielleicht merkt man daran, wie ich Rockstars leiden kann. Jetzt fehlen noch die Jungs, und zwar die richtig harten, die jede ihrer Shows mit einem Poser-Luftsprung starten. Die Six-String auf den Knien, spielen sie ein fettes Brett. Doch mit Baseball-Kappe, Nieten, Gürtel ist der Look noch nicht komplett. Immer Sonnenbrille, immer schön auf cool. Immer dicke Hose, immer fester Stuhl. Die haben arme Beine und den Rücken tätowiert. Doch bekommen morgens von Mama noch das Brot geschmiert. Ich will ja noch erwähnen, damit man mich nicht falsch versteht, dass es sich nicht bei jedem Rocker um ein Sternchen dreht. Doch von denen gibt es mehr als genug. Und aus deren Gehabe werd ich wahrscheinlich niemals klug. Doch dreht mir keinen Strick daraus. Mit sowas kenn ich mich nicht aus. Aber vielleicht merkt man daran, wie ich Rockstars leiden kann.